Wagen weiße umgebracht. Durch die Straßen fließt der Eiter, der Verkehr geht nicht mehr weiter. An den Ecken stehen Knaben, die sich schmatzend erlaben. Und er nagt an einem Säugling. Aus den abgelutschten Knochen lässt er sich eine Suppe kaufen.